ausgesprochen. Bei seinem Staatsbesuch in Berlin forderte er alle beteiligten Seiten auf, sich weiter darum zu bemühen. Xi hatte zuvor mit Bundespräsident Gauck und Kanzlerin Merkel gesprochen. Dabei ging es vor allem um eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit von Deutschland und China. Rekord bei Studienanfängern ohne Abitur oder Fachabitur. Aus einer Analyse der Bertelsmann Stiftung geht hervor, dass sich 2012 12.400 Nicht-Abiturienten für ein Studium eingeschrieben haben. Das sind fast doppelt so viele wie 2009. In dem Jahr hatten die Kultusminister beschlossen, die Universitäten auch für Meister oder andere beruflich Qualifizierte zu öffnen. Nach der Muttersonde Rosetta ist auch ihr Kometenlandegerät aus dem Winterschlaf geweckt worden. Das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum DLR teilte in Köln mit, die Inbetriebnahme sei erfolgreich verlaufen. In wenigen Monaten soll das Landegerät der Sonde auf einem Kometen abgesetzt werden und dessen Oberfläche untersuchen. Forscher glauben, dass Kometen einst die Urstoffe des Lebens auf die Erde brachten und die Ozeane. Eine Reform in Griechenland bringt die Apotheker auf die Palme. Viele sind in den Streik getreten. Das führte heute zu chaotischen Zuständen vor den Notapotheken. Es bildeten sich lange Warteschlangen. Etliche Griechen reagierten aufgebracht und wütend. Im Großraum Athen sind nur 36 von insgesamt 3.800 Apotheken geöffnet. Die Apotheker protestieren gegen neue Regeln zur Liberalisierung ihres Berufsstandes. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Aqua Römer. Dem erfrischenden Mineralwasser mit dem großen Calciumdepot. Reich an Calcium, gut für den Körper. Aqua Römer. Tag für Tag mehr vom Leben. Staus und Behinderungen. A5 Karlsruhe Richtung Frankfurt zwischen Karlsruhe Nord und Bruchsal. Haben einen Unfall, 3 Kilometer. Stau im Moment. A81 Singen Richtung Stuttgart zwischen Büblingen-Hulb und Sindelfingen Ost. 4 Kilometer stockender Verkehr. Und dann noch Blitzer, die 36 Rastatt Richtung Kehl zwischen Gräfern und Lichtenau. Und dann noch von Saskia eine Mail mit einer Blitzerinfo in Obersasbach in der Saßbach-Waldener Straße direkt bei der Grässle-Mühle. Allen unterwegs, gute Fahrt, kommen Sie bald an. Hitradio Ohr! Hitradio Ohr, einfach näher dran. Einfach näher dran. Ist nicht wahr, das ist ein Ding. Radio an, ich glaub ich bin. Vertraute Stimme, geiler Flair. Charlie 2000 ist on air. Gib uns dein Killerprogramm wie bisher. Wir wollen Dancefloor und Pop, Rock und mehr. Denn deine Show ist so genial, abnormal. So ist nur Charlie 2000. Heute strahlende Aussicht in the sun. Fun, fun, fun, fun in the sun.

Jetzt neu. Monatlich 20 Angebote kostenlos einstellen und 17 Millionen Käufer erreichen. Verkaufen Sie jetzt bei eBay. www.glaswohnen.de. Glaswohnen. Die mit der Sommergarantie. www.glaswohnen.de. Maximum Clubbing. Die Radio-Club-Show live aus dem Codex-Club in Aachen. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags. Ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex-Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Präsentiert von TriAG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Gourmet-Freunde, aufgepasst. Der kulinarische Kalender vom Rebstock in Durbach empfiehlt: Die Lamm- und Zickleinwochen. Genießen Sie jetzt Lammnüsschen, Lammkarree, Zickleinkeule im Ganzen gebraten und gefüllter Zickleinrücken. Natürlich im Rebstock. Genießen Sie schöne Momente. www.rebstockdurbach.de. Netto-Markt-Discount präsentiert die Samstagskracher. Nur morgen mit Lavazza-Kaffee, die 1-Kilo-Packung für nur 9,99 Euro. Und Kinderüberraschung, das Stück 30% billiger für nur 43 Cent. Einfach besser. Netto, einfach besser. Aller guten Dinge sind drei. Und genau deshalb gibt es jetzt die Apotheke Haas dreimal in Offenburg. Somit sind wir immer in Ihrer Nähe, wenn Sie uns brauchen. Freuen Sie sich auf kompetente Beratung und tolle Angebote mit unseren neuen Aktionskarten. Apotheke Haas, dreimal in Offenburg. Erlebt zum ersten Mal Offenburg Goes Fashion Gold Edition. Eine spektakuläre Fashion Show und einen unvergesslichen Abend in toller Atmosphäre. Seid dabei, wenn heute der Freiraum in goldenem Glanz erstrahlt. Und lasst euch von guter Stimmung, funkelnden Emotionen und stylischen Beats von DJ Payman Amin und DJ Bifisto inspirieren. Hallo Nachtschwärmer. Programm Disco, spätes 20. Jahrhundert. Wir haben wieder Freitag. Seconds to go. 5 seconds to go. Attention, attention. And the beat goes on. Move your body to be alone. Shake your body to sing a song. DJ's on the microphone. This is the beat, come on, come on. Seid ihr bereit? Jetzt geht es richtig los. Weil ich jetzt tanzen kann. Pass mal auf! Hey! Leg los! Komm ich da. Ja, ich leg gleich los! Leg los! Oh, leg los! Leg los! Und jetzt entscheide bitte so! Leg los! Gleich im Bum, Bum, Bum, Bum. Pass mal auf! Hey! Yeah! Questa musica celebriamo con le mani al tempo della musica. Mani che si levano nell'aria per volare. Mani che si levano nell'aria per danzare. Mani, mani, mani, celebriamo questa musica. Mani, mani, mani, mani al tempo della musica. Mani, mani, mani, celebriamo questa musica. Mani, mani, mani, mani al tempo della musica. Mani, mani, mani, celebriamo questa musica. Mani, mani, mani, mani, è tempo della musica. Mani, mani, mani, celebriamo questa musica. Mani, mani, mani, mani, è tempo della musica. Tempo della musica, tempo della musica, tempo della musica, musica. Tempo della musica. Tempo della musica. Senti come aumenta il volume della tua energia. Senti come sale il livello di questa follia. Mani che si agitano in aria, piene di energia. Mani che vogliono la musica. musica. Mani, mani, mani, mani, il tempo della musica. Mani, mani, mani, celebriamo questa musica. Mani, mani, mani, mani, il tempo della musica. Mani, mani, mani, celebriamo questa musica. Mani, mani, mani, mani, il tempo della musica. Tempo della musica. Tempo della musica. Tempo della musica. Und hier drin ist heute wieder ganz mächtig. Get ready to sing a song. DJ's on the microphone. This is the beat, come on, come on. All hits, all the time. Power Station. Welcome, program. Schon lange nichts mehr gehört, hein? ATC, Timmy Davici, 1928, Freitag! Heiß auf den Freitagabend. Freitag.

Pharrell Williams und Bouncy. Wir haben Freitagabend, hier geht's ins Wochenende. Und es macht viel mehr Spaß, wenn noch so ein tolles Wetter angesagt ist. Al, da wollen einige, die kenne ich nicht. Es gibt's doch Leute, die dich nicht kennen. Das darf da wohl nicht wahr sein. Komm, erzähl mal ein bisschen ein paar Einzelheiten von dir. Al Bundy, Pokai, 4 Touchdowns in einem Spiel. 4 Touchdowns in einem Spiel. Gut. Jetzt machst du Werbung für mich. Darf ich vorstellen? Charlie, 2000. Danke. Hier auf Maximum, auf Maximum. 1, 2, 3, together. Yes, yeah, Radio. Dorf, Maximum, Maximum, Maximum, Maximum, Maximum, Maximum, Maximum, Maximum. Still the night, kill the lights, feel it under your skin. Sound is right, keep it tight. Come on and evacuate, feel the club is heating up. Move on and accelerate, you don't have to be. Licht aus. Sport an. Werbung. Habt ihr tolle Trauringe? Mhm. 123gold.de. Und die habt ihr selbst gestaltet? Mhm. 123gold.de. Nur bei Deutschlands Trauringspezialist Nummer 1 finden Sie eine so große Auswahl exklusiver Designs für Ihre einzigartigen Symbole der Liebe. www.123gold.de. Ihre Trauring- und Diamantspezialisten in Offenburg, Steinstraße 6. Wenn der Big Mac dein Boss wäre, dann würde er dich befördern und würde darauf bestehen, dass du pünktlich nach Hause gehst. Er würde über alle deine Witze lachen und deinen Empfehlungen folgen. Und weil der Big Mac ja von allem ein bisschen mehr hat, würde er dein Gehalt verdoppeln. Dein Boss ist nicht der Big Mac, aber der Big Mac ist der Boss. Für nur 2,99 Euro. Willkommen bei McDonald's. Unverbindliche Preisempfehlung. Finden Sie Ihre Balance und starten Sie fit in den Frühling am 29. und 30. März täglich von 10 bis 18 Uhr bei der Messe Offenburg. Hitradio Ur präsentiert Balance, die Messe für Gesundheit und Lebensqualität. Mit kostenlosen Vorträgen, Gesundheitschecks, Zumba und Pilates zum Mitmachen und neu der Beachvolleyball Cup am 29. und 30. März bei der Messe Offenburg. Finden Sie Ihre Balance. Neues aus der Wirtschaftsredaktion. B steht für Baden. Und Inside B steht für das Magazin für Wirtschaft und Leben in Baden. Unsere Top-Themen im neuen Inside B. Er lenkt die Firma, sie lenkt den Chef. Mit badischen Chefsekretärinnen durch die Führungsetagen. Werbung im Wandel. Eine Branche erfindet sich neu. Inside B, das Magazin für Wirtschaft und Leben in Baden. Jetzt wieder neu im Zeitschriftenhandel und in allen Bahnhofsbuchhandlungen. Maximum Clubbing, die Radio-Club-Show live aus dem Codex-Club in Aachen. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags. Ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex-Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Präsentiert von TriAG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Tanken macht wieder Spaß, denn Dieseler kommt zurück. Vom 17. bis zum 28. März tauschen wir wieder Sprit gegen Orbitz. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Wir sehen uns an der Tanke. Eure Dieseler. Ja, da leuchten die Augen. Denn bei Singler Einrichtungen in Lahr finden Sie nun in den neu gestalteten Geschäftsräumen alles, was Sie sich für Ihren Hausrat wünschen. Tolles Porzellan, erlesene Tischwäsche, kreative Geschenkideen und noch vieles mehr. Singler Einrichtungen in Lahr. Kreativ, erfahren, regional. Wenn es um Ford geht, sind wir ganz groß. Auch in Offenburg, im Gewerbegebiet Elgersweier. Ernst und König, der größte Ford-Händler Badens. Ernst und König, wir bewegen Baden. Mehr Infos unter ernst-könig.de. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Heute Abend. Freitag ist wieder Codex-Tag. Da geht's wieder ab. Just another Ladies Night im Codex Club in Aachen. Und da wimmelt es nur von Ladies, denn alle Ladies bis 22.30 Uhr 20 Euro Freiverzehr, bis 23.30 Uhr noch 10 Euro und bis 24 Uhr gibt es immerhin noch 5 Euro Freiverzehr. Heute Freitag, Einlass 22 Uhr ab 16 Jahren. Und nach meiner Sendung kommt ja die Live-Übertragung direkt aus dem Club von dort. Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen Samstag, Birthday Party Spezial. Yeah. Die fetteste Geburtstagsparty. Ihr könnt bis zu 100 Euro Freiverzehr bekommen. Das geht folgendermaßen. Bring deine Freunde mit zum Feiern und bekomme pro Freund oder Freundin 5 Euro Freiverzehr. Und zwar alle März-Geburtstagskinder, ist ja klar. Yeah. Ihr könnt 20 Freunde mitbringen. Für jeden Freund bekommt ihr 5 Euro. Bedingung, die Aktion läuft bis 24 Uhr. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Also die... Wow. Aktion läuft bis 24 Uhr und es dürfen nur maximal 20 Freunde sein, ja? Aber immerhin, die kriegt ihr zusammen. Dann bekommt ihr pro Freund 5 Euro Freiverzehr. Personalausweis bitte nicht vergessen. Einlass ab 18, samstags immer. Und kleine Vorschau, Freitag, 11.04. Felix Kröcher am Start. Und mal schauen, was nächste Woche übelst eskalieren. Nächsten Freitag. Und nächsten Samstag in einer Woche Hip-Hop Saturday. Okay. Das war fürs Codex die Werbung. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Und hier ist unser Horror-Gastgeber Charlie 2000 mit direkter Spritzung. Nein. Hallo. Der Charlie pur, die Leute sind drauf und sie drehen das Radio auf. Charlie spielt die größten Hits. Die Party steigt und alle hören zu. Charlie gibt so leicht keine Ruhe, denn er will Spaß. Er will einfach nur Spaß. Und die Leute schreien Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Eiskalt lässt du meine Seele erfrieren. Das ist Wahnsinn. Du spielst mit meinen Gefühlen. Und Charlies Show ist lange noch nicht Müll. Denn Charlie weiß, was er will. Signal verloren. Oh shit! Jetzt wird der Handbetrieb außer Kraft gesetzt. Hey DJ! Hey DJ! Anymore. Sie haben die Partynummer gewählt und ab geht die Post. Hi, hier ist die Hotline. Junge Talente suchen einen Weg und du hast ihn gefunden. Nach dem Signalton nenn erst deinen Namen und dann sing, was die Kehle hergibt. Die beste Nummer wird mit auf der neuen CD der Band Jacke wie Hose veröffentlicht. Dankeschön. Ja, hier ist der Freitag mit viel Spaß ins Wochenende. Eine Verkehrsmeldung am Freitagabend bei Hitradio. Und zwar Dankeschön an den Josef Kempf aus Schutterwald. Der hat folgende Meldung. Appenweier Richtung Aachen. Ein Pannenfahrzeug unbeleuchtet auf der A5. Dankeschön. Also mach doch, Michael, schenkst du mal wieder richtig Spaß, hä? Du und du. Komm mit auf unsere Reise in den Raum der Zeit. Come on, bring on the sound. About how bad bad you is when you're anonymous, hiding behind a computer and shit. Now I want you to erase technology and pretend like it didn't exist. I want you to go back to something special like Paradise Garage. Larry LeVan on the turntables. You had loops, you had a four track, you had tribal percussionists, you had brothers and sisters, gay or straight. It didn't matter because they were there to elevate, to go to a place beyond them. You know what I'm saying? The dance floor came alive. Larry LeVan on the turntables. Larry LeVan on the turntables. That's how the DJ saved my life. That's how the DJ saved my life, yeah. Cause I was sitting there bored to death. And then just one breath he said, you gotta get up, you gotta get off, you gotta get down, girl. You know you drive me crazy, baby. You got me turning to another man. Larry LeVan on the turntables. Called you on the phone. No one home, baby, why'd you leave me alone? And if it wasn't for the music, I don't know what I'd do, do, do, do. That's fine. And if it wasn't for the music, I don't know what I'd do, do, do, do. Larry LeVan on the turntable. LeVan on the turntables. It's not a problem that I can't fix, cause I grew it in the mix. And if man gives you trouble, just move out in the double and don't let it trouble your brain. Cause the way goes trouble down the drain. Said the way goes trouble down the drain. It's easy to go on about how bad you is when you're anonymous, hiding behind a computer and shit. Now I want you to erase technology and pretend like it didn't exist. I want you to go back to something special like Paradise Garage. Larry LeVan on the turntables. You had loops, you had a four track, you had tribal percussionists, you had brothers and sisters, gay or straight. It didn't matter because they were there to elevate, to go to a place beyond them. You know what I'm saying? The dance floor came alive. Larry LeVan on the turntables. Larry LeVan on the turntables. Wer hat's rausgehört? In Deep, Last Night a DJ Saved My Life. Das war in den 80ern der Überhammer. Und hier wird er ganz stark aufgemacht. Nachtschwärmer Spezial. Mit Michael Jackson. Der ist immer mehr am Kommen anscheinend. Zumindest in der Mashup- und Remix-Szene. 20:04 Uhr. Al, Schuhverkäufer, jetzt machen wir Sorgen um deinen Sohn. Er hat Probleme, eine Frau zu finden. Glaubst du, ich bin an einem Freitagabend gern zu Hause? Glaubst du, ich versuche nicht verzweifelt mit einer auszugehen? Das versuchst du, ja. Und was machst du? Ich bin so niedlich. Ah, was tue ich überhaupt zu Hause? Den Körper dazu habe ich doch. Ich habe die Arme, die Brust. Nicht mal ich kann die Hände vor meinem Hintern lassen. Das wollen wir jetzt gar nicht wissen. Aber dass du keine findest, das kann ich was nicht glauben. Wo geht man mit einem Mädchen hin, das Masern hat? Überall, nur nicht zu mir. 4, 3, 2, 1. Wir ziehen durch die Straßen und die Puffs dieser Stadt. Immer auf der Suche, wer noch Alkohol hat. Oh, oh. Ich halte an der Tanke, trink ein Bierchen in Ruhe. Und Anke von der Tanke beißt mir noch ein Tattoo. Oh, oh. Was das zwischen uns auch ist, Schmerzen, die man nie vergisst. Und

20.24 Uhr am Freitagabend, kurz vor halb neun. Ja, ich bin immer mit meinem Freund Alban beschäftigt, wegen seinem Sohn. Also das ist ja nicht normal. Der hat ja Störungen. Ja, hast du nicht aufgeklärt? Das darf doch nicht wahr sein. Was, hä? Ich hab Miss Piggy nackt gesehen. Ja, und hast du jetzt eine gefunden oder nicht? Ich war heute mit einer verabredet, die sie stets bereit nennen. Na also! Dann hat deine Erziehung doch was genützt, hä? Was ist dir wichtiger, Liebe oder Geld? Na Geld, damit kann man Liebe kaufen. Ja. Hier ist ja der Bär los. Von kosmischen Ausmaßen. Friday, Dance Party. Action-Pack, Freitagsabends, Freihaus. Danach schon mal, da kamen gleich ein paar Anfragen mit der Atemlos-Cover-Version. Der Interpret Icke Hüftgold. Klasse Name, Hüftgold. Ich glaube, das Song muss ich später nochmal bringen. Ja! Und das ist Example on REM. Example ist immer gut, REM ist auch gut. Boah, der Burner! Attention! One and only lady, 'cause lately she knows it. I'm understanding how the language is speaking. The physical attraction, the little things you do, your temperature peaking. I'm loving your dimensions. We're putting it in our belief to reveal it. She captured my attention. Girl, you got that real thing that I'm offending. Leaving my feelings are so strong. You got sunshine in the flowers. Jealous of the power of you. Fantasy Girl, Johnny O, der Grandmaster des Freestyle. Und Stevie B, die zwei. Das sind die Grandmaster des Freestyle. Die doofe Witze-Ecke. Okay. Erwin hat eine in der Bar abgeschleppt. Ein One-Night-Stand. Er zieht sich aus und fragt, was tönt dich mehr an zu seiner Freundin, die er da dabei hat? Mein hübsches Gesicht oder mein sexy Körper? Sie mustert ihn von oben bis unten und sagt, dein Sinn für Humor. Genau. Haben wir einen noch? Okay. Sitzt ein Araber im Restaurant und ist fertig mit Essen. Kommt der Kellner. Wollen Sie noch eine Nachspeise? Araber, nein, danke. Mich zerreißt es sowieso gleich. Danke, das ist ja richtig appetitanregend wieder hier. Ja, ja, ist schon gut. So gut war er wieder auch nicht. Danke. Oh, darf ich um Ruhe bitten hier? Es gibt gleich einen Platzverweis. Ja, ich muss den Kragen rumdrehen. Das mache ich jetzt. Komm her. So, jetzt. Action! Action! Ich darf um Ihr Gehör bitten. Die Chance ist gelassen. Der Action-Fighter. Are you ready? Tube Radio Show. Exklusiv. Never be royal. Royal. Is the one that I love. They find love. Was meint ihr? Göttlich, ja? Man at work on Lord. Fällt ja nichts mehr ein. This is the Superstation. Best music. Virginia's never sound. The journey starts here. Hit Radio Ohr. Radio Ohr. Если радио, то максимум, максимум, максимум, максимум. Максимум. What a feeling. So, jetzt kommen ein paar Veranstaltungshinweise. Mal schauen, was so überall was los ist. Heute im Bergwerk. Und zwar Floor 1, Power of the 19. Ab 22 Uhr, 90er Party. Und im Floor 2, Fürstenberg Night. Kukuma, Raststadt, Heimatabend. Mit 100% deutscher Musik. Doc in La, Rain on You. Wingspring Party. Aha. Emilie, Birthday Nacht. In Haslach. Dann sind wir da in Malberg in Merlin. Da ist Freitag Sonderaktion, 10 kurze 10 Euro. Und Ladies bis 23 Uhr freier Eintritt. Was geht morgen ab? Die Hitradio Party Nacht. Die Hitradio Ohr Party Nacht. Eine Nacht 20 Locations, Party überall. Mal mit vielen Änderungen. 20 verschiedene Motto-Partys im Lokal, DJs und Bands. Dann ist morgen die Fete in La Reichenbach in der Gerolds-Ecker Halle. Tom und Andy, ihr kennt ja die Fete, ja? Kulthits der 80er und 90er. Und ich kann es nicht oft genug sagen, Nachtschwärmer. Gigant der 80er. So nennt sich diese Veranstaltung mit DJ Andy aus Rastatt und Charlie 2000. Morgen in einer Woche, Samstag, 5. April, Rastatt-Blittersdorf, Stadtteil Blittersdorf. Einlass 21 Uhr im Ankersaal. Einfach Richtung Rhein halten, letztes Haus rechts. Fährstraße. Fähr, wie die Fähre, ja? Wenn ihr es ins Navi eingeben wollt. Da verlose ich nachher mal noch zweimal zwei Karten. Würde mich freuen, wenn ihr euch mal sehen lässt, Lachschwärmer. Ja, hier ist der Freitag. Okay. Jetzt machen wir erstmal Werbung. Okay. Und Werbung. Verdammt, Zwischenmusik. Und jetzt Werbung. Und ich sag hey, ab auf die Piste. Die

Alles klar, dann kann gefeiert werden. Kleine Vorschau, Freitag, 11. April, Felix Kröcher am Start. Codex Club in Aachen. Schön, Charlie. Willkommen in der Gruppe. Der alte Charlie. Immer gut für eine Überraschung. Jeder kennt ihn. Ist ja fabelhaft. Jeder mag ihn. Er ist eben ein komischer Vogel. Wir haben ihn. Entzückend. Servus. Einfach gigantisch. Das fette Paket. Nur solange der Vorrat reicht. Gehört Will I Am. Unter anderem. We'll be right back. Spezial.

wir sind mitten in 90er Techno. Ah, legendär, Sunbeam. Das weckt Erinnerungen, Nachtschwärme. Mark O. Scooter und so weiter. Ach komm, einen machen wir noch. One, two, three, four, five. Ja, Cosmonova mit dem französischen Titel Dance avec moi. Oh, 21:30 gleich. Die doofe Witze-Ecke. Wie nennen Kannibalen einen Skateboardfahrer? Ach schon, das ist für die ein Rollbraten. Ja. Ein Rollbraten, ja. Die Lehrerin zur Blondine. Wann sind die Tage länger, im Winter oder im Sommer? Darauf die blonde Claudia. Keine Ahnung. Ich hab sie doch erst seit gestern. Hallo Blondies. Das ist die Party ins Wochenende bei Hitradio. Was meint ihr, geht's unmöglich zu, hä? Das ist der Wahnsinn!

stop it. Yeah, I'm a freak. Baby, I can't lie. When you move like that, I got a one-track mind. Cause I'm a freak. Yeah, I'm a freak. Cause I'm a freak. Yeah, I'm a freak. Yeah, baby. Enrique Iglesias mit Pitbull, ja. Freak. Apropos Freak, Al. Komm, mach mal ein bisschen Werbung für mich. Ich bin Al Bundy, gerade hier bei Charlie. Wo seid ihr, Dumpfbacken? Kann das vielleicht in einem anderen Ton kommen, weil es ein bisschen gefühlvoller? Ich bin Bundy, Al Bundy. Ich bin gerade hier bei Charlie. Na und ihr? Wo seid ihr, Dumpfbacken? Ich vergib's auf. The music you want. The music you need. You're listening to the sound. West Coast certified in the blues. Holding it down for the streets. Der durchgeknallte Sender. Mann, das ist ja der Wahnsinn. Your body is swing. Ooh, yeah. Jetzt machen wir ja die Verlosung, und zwar für folgende Veranstaltung. Giganten der 80er. Giganten der 80er. Und zwar DJ Andy aus Rastatt und Charlie 2000, also ich. Wir sind am 5. April in Rastatt-Blittersdorf, Stadtteil Blittersdorf im Ankersaal. Fährstraße. Fähr, wie die Fähre. Einlass 21 Uhr. Da waren wir schon mal, das war so toll. Und jetzt habe ich zweimal zwei Karten. Also der jetzt hier anruft, bekommt die zwei Karten. Er muss nur seinen Namen angeben und kann noch jemand mitbringen. 0781 504 3311. 0781 504 3311. Para afuera. Was meint ihr, göttlich, ja? Pet Shop Boys. Ah. Das frischt den Song richtig auf. FM Stereo, FM Stereo, FM Stereo. Just dance and move your body. Pausenlos starkes Radio. Das ist eine Kooperation, ha? Aus den heutigen Tagen ins 80er. Es war Rockwell. Es war auch ein Knaller. Dann ist drin Sad und Police. Ah, wieder so eine richtige Spezialität, ha? 22.13 Uhr. Gehen wir in die Werbung? Ja. Wir blenden uns jetzt aus und erwarten Sie in wenigen Minuten zu einer weiteren Folge von Charlie 2000. Macht Langeweile krank? Und wenn ja, wann gibt es endlich eine Salbe gegen diese Welle? Und das war's jetzt wirklich. Abblenden! Mama, meine Puppe hat den Arm verloren.

Zeichen nicht sehen. Kann kein einziges Gebet und einfach keine Ruhe. Doch jeder Beistuhl ist belegt, bin jetzt 30. Keine Angst, ich heirate bald. Brüder und Schwestern, stellt schon mal das Weihwasser kalt. Die Welt sich verändert, alles liegt in meiner Gewalt. Für Frieden verbreiten, hab immer meine Pfeife und mein Ball. Diese Himmel, wie komm ich da bloß rein? Oh mein Gott, dieser Himmel, wo zur Hölle soll der sein? Oh mein Gott, dieser Himmel, wie komm ich da bloß rein? Oh mein Gott, dieser Himmel, wo zum Teufel soll der sein? Seh die ganzen Nemos auf der Suche nach Sinn. Doch ich weiß, ich bin für was Gutes bestimmt. In den Goldgräberminen ist noch genug für mich drin. Mein neues Haus sieht aus wie der Louvre von innen. Vatikan, Tibet und Mekka, wir feiern ins nächste Jahr. Zum Dank schießen wir die Silvester-Raketen in den Arsch. Und ich mach mir heute einen schönen Abend, doch kann ich schlafen. Denn wie so oft stell ich mir diese eine Frage. Oh mein Gott, diese Himmel, wie komm ich da bloß rein? Oh mein Gott, dieser Himmel, wo zur Hölle soll der sein? Egal, ich lieg in ihr nah, ich lieg in ihr nah. Oh mein Gott, in dem Himmel, sie macht mich einfach nur hart. Oh mein Gott, dieser Himmel, wie komm ich da bloß rein? Oh mein Gott, dieser Himmel. Oh mein Gott, dieser Himmel. Ja, dieser Himmel wird morgen hoffentlich ganz klar und schön sein. Deine Party. Und der Hunger ist gegessen. Deine Freunde. Alles, was brauchst. Kompletter Scheiß. Hier könnt ihr richtig Gas geben. Radio O. Danke für Ihre Kooperation. Einfach näher dran. Mama. 22.24 Uhr am Freitagabend. Alle, die sich neu zugeschaltet haben, willkommen. Alle kurz nochmal die Blitzermeldung B462 Rastatt Richtung Gaggenau. Ausfahrt Gaggenau, 70er-Zone beidseitig. Na, es war nur eine Meldung. Okay. Bei mir geht's wieder. Tumulte. Die Frau von meinem Schuhverkäufer, die rothaarige Piggy. Was? Komm, schlaf mit mir. Ich will Sex. Ah, ja, jetzt weißt du Bescheid. Und, was geht jetzt? Ja, jetzt ist mein Tag futsch. Die Bandi-Männer waren immer für eines bekannt. Den Sexdrang eines Furunkels? Ja, ja, den Sexdrang eines Furunkels. The 80s. The ugly 80s. Im Dildo im Gesicht sind wir im Hip-Hop, ist nämlich gar nicht. Warte schon mal ein, Dildo im Gesicht, genauso oft wie der Guido im Gebüsch sitzt. Autoradio sieht doch gut aus, meine Laudatio. Finger weg vom Sudor, verkackt, weil sowieso die ganze Technik. Der Staatsanwalter wieder mal den falschen Wald entdeckt. Dieses ewig so kurze Trinchkabel, wie so eine Nacht im Club, der entscheidende Blinkbahn. Es rund sich mal mehr, der MD Blair. Wenn du denkst, es geht gar nichts mehr, check baby one, two. Check, baby, one, two, three. Check, baby, check, baby, one, two. Check, baby, one. Ich weiß doch, wie es sagt, wenn ich wach und ohne Gürtel. Dann erbte ich die Eltern schon mit meinem Rap-Geschöne. Von Two Life Crew, B.E. Couldn't Play. Ulla Ice, MC Hammer, bis Hip-Hop, Hooray. Bei mir war 86, Beastie Boys, Run, DMC. Houdini, Town, Lack, Yamex, C, Eric B. Wir standen vorm Spiegel, hatten echt was drauf. Die Moves waren scheiß drauf. Hatten scheiß was drauf. Und bei L.A. Cool J, I need love. Dachten wir bei Blues tanzen an den ersten Beischlaf. Auf dem Wasserbett und die ganze Nacht haben wir die ZDF-Hit-Parade nachgemacht und sang. Was hab ich ihn in der Nacht geäppt und imitiert? It's a wiki wiki scratches auf dem DDR-Turntable. Meiner war zum Aufklappen mit dem Tonanhebel. BRD, DDR, wieder vereint. Hat sich nicht gereimt, ist trotzdem Zeit. Deswegen sind wir auch die Fühler. Vereinigungsplattenspieler, Special Band. Uns klatschen und es gilt gegen die Wände der Berliner Mauer. 1989, das Ende ihrer Dauer. Bis es mit uns anfing, 12 Jahre vergangen. Was dabei herauskam, check den scheiß Refrain und sing. Ja, immer freitags ist der Little Charlie hier bei Hitradio. Und zwar von 19 bis 23 Uhr. Und besuch mich bitte auf Facebook. Entweder die Fanseite Charlie 2000 Fan. Und zwar 2000 in Zahlen. Oder Charlie 2000 in Buchstaben. Ah, ist das geil, ha? Rappers Delight. Nightcrawlers. Und Pitbull, alles da drin. Nasty, that goosey stuff. Let me tell you what we gon' do. 2 plus 2, I'm gon' undress you. Then we gonna go 3 and 3, you gon' undress me. Then we gonna go 4 and 4, we gon' freak some more. But first, you got a boyfriend and meet me at the hotel room. You can bring your girlfriends and meet me at the hotel room. You got a boyfriend and meet me at the hotel room. You can bring your girlfriends and meet me at the hotel room. We at the hotel, motel, holiday inn. We at the hotel. Die doofe Witze-Ecke. So ist es. Was denken ein Callgirl, eine Jungfrau und eine Ehefrau beim Sex? Das wollten wir schon immer wissen. Gut, das Callgirl, na, wenigstens hat er gut bezahlt. Die Jungfrau, hoffentlich werde ich nicht schwanger. Und die Ehefrau, die Decke müsste auch mal wieder gestrichen werden. Da, da, klapp, klapp, klapp. Eigentlich darf ich in den Super-Song gar nicht reinreden. Zwei Männer unterhalten sich über ihren bevorstehenden Mallorca-Urlaub. Na, wie viele Kondome nimmst du mit? 20. Und du? 17. Blöde Zahl. Wieso das denn? Ja, mehr habe ich nicht drauf bekommen. Ein Greenhorn. Ja. Das ist der Freitag nach Schwärmer. Zum Brüllen komisch. Schicken Sie ein paar Polizisten zum Radiosender, damit dieser Penner endlich aufhört. Dieser Sender muss endlich ausgeschaltet werden. Die ständige Berieselung wirkt wie eine Droge. Dieser Typ ist durchgeknallt. Ein hochfrequenter Albtraum. Das halte ich im Kopf nicht auf. Ich sag mir, dass das nur ein furchtbarer Albtraum ist. Hey! Ja! Wochenend und Sonnenschein und alle machen Schweinereien. Voll abgefahren! Land! Verbraucherbrennigen. Sollten wir mal schauen, was veranstaltungsmäßig hier los abgeht heute. Zum Beispiel im in Malberg, in Merlin, Freitags Ladies Night, das war 6:52. Dann heute im Bergwerk, 90er Party. Im Floor 1, Floor 2, Fürstenberg Night. Kukuma Rastatt, Heimatabend mit deutscher Musik 100%. Im Dock in La, Rain Over You, Break Spring Party. Aha. Börste Nacht im Milieu in Haslach heute. Und morgen 29. Die Fete in La Reifenbach in der Geroldsecker Halle. Die Fete, Kinderjahr, ja? Kulthitze 80er und 90er. Dann ist natürlich die Hitradio Partynacht, das ist ja ganz klar. Ja. Boah, der Burner! Baldimora Tarzan Boy. Der Song hat sich von den 80ern in die Neuzeit gerettet, sozusagen. Den kann man auf jede Party bringen. Oder was meint ihr? Ja. Friday's here, people. Friday night is... Außer Kontrolle. It's Friday. Friday night. Längen besser. Freitag. Wow. Earth, Wind & Fire. Und Pharrell Williams. Und die Beastie Boys. See you.

Überall fließt der Schweiß, ich sterbe gleich. So schmeckt der Sommer. Meine Haut ist verbrannt, ich bin trotzdem entspannt und chill am Strand. So schmeckt der Sommer. Bei dem Smog und dem Miet wird man schnell aggressiv, nichts mehr mit Pie. So schmeckt der Sommer. Feuchte Tuch auf dem Kopf, ich werd sonst noch bekloppt vom Glitzischer. So schmeckt der Sommer. Ja, ich bin übergeschnappt, mach den Körper vom Dach ins Tiefkühlfach. So schmeckt der Sommer. Und die Sonne gibt uns auf den goldenen Schuss und dann ist Schluss. Endlich Sommer. Allen schönen Dank, das war's mit Charlie 2000. Ich auf einmal lieb, lass uns um die Häuser ziehen, denn es ist Sommer in meinem Kiez, Sommer in meinem Kiez. Yeah! Ha, so Herrschaften, die Show ist damit zu Ende. Hoffentlich was cool und erfrischend. Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Anne Schuster. Erneute Ausfälle im Flugverkehr. Die Lufthansa-Piloten wollen ab Mittwoch 3 Tage lang streiken. Der Arbeitskampf trifft damit die Osterferien in Niedersachsen und Bremen, die am Donnerstag beginnen. Die Arbeitsniederlegung wäre die größte in der Geschichte der Lufthansa. Die Gewerkschaft Cockpit fordert höhere Löhne und einen frühzeitigen Start in die Rente. Das Unternehmen fordert die Gewerkschaft auf, weiter zu verhandeln. Deutschland und China wollen die Zusammenarbeit in den Bereichen Außenpolitik und Sicherheit vertiefen. So steht es in einer gemeinsamen Erklärung nach dem Besuch des chinesischen Präsidenten Xi in Berlin. Ein Abkommen nach dem anderen wurde heute hier unterzeichnet. Deutsch-chinesische Zusammenarbeit im Agrarbereich, bei der Energieeffizienz, beim Bau von Autos, um nur ein paar zu nennen. Kanzlerin Angela Merkel sprach von einer umfassenden strategischen Partnerschaft mit China. Das Thema Menschenrechte kam auch zur Sprache. Der chinesische Präsident musste sich Kritik anhören von Bundespräsident Gauck. Der sagte, er wünsche sich mehr Offenheit der Medien in China. Menschen, die ihre Meinung sagten, dürften nicht kriminalisiert werden. Morgen fliegt die chinesische Delegation weiter zu Gesprächen nach Nordrhein-Westfalen. Aus Berlin Nadine Gräser. Illegale Abholzungen von Waldgebiet haben möglicherweise den tödlichen Erdrutsch im US-Staat Washington verursacht. Laut verantwortlicher Umweltbehörde sind Bäume in einer Zone gefällt worden, die den Hang stabilisieren sollten. Mit dem illegalen Ausdünnen der Wälder wurde die Erosion des sowieso